Und jetzt eine kleine Rätselfrage für unsere kleinen Zuschauer. Es kommt jeden Mittwoch zwischen 23 und 24 Uhr. Es kommt im Bermuda-Funk. Es ist die wöchentliche Dosis Anarchie und Bier. Was ist das? Guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger, verantwortlich für die Sendung. Und wenn heute nicht der 1. Juni ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und zu Gast ist heute aus Augsburg hier zugeschaltet der Gerd. Hallo. Hallo Gerd, du hast heute was vorbereitet, nämlich die Musikauswahl, bis auf das Lied, das gerade eben lief. Das war nämlich die Black Teeth aus Mannheim mit ihrem nagelneuen Song Make Vandalism Not Art. Und okay. Ja. Und du möchtest heute mit mir Sendung machen, weil es geht Thema Ballonfabrik in Augsburg. Ja, ganz genau. Also ich wollte eigentlich schon seit längerem mal zu dir in die Sendung kommen, einfach so aus Spaß an der Freude. Aber den Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, das war jetzt, dass wir einfach ein bisschen Reichweite brauchen. Weil wir so eine Crowdfunding-Aktion gestartet haben, um uns eine neue Soundanlage zu finanzieren. Denn die, die wir haben, die kackt ab. Aha. Ihr habt jetzt also aber, ihr habt noch einen, die funktioniert noch irgendwie. Die funktioniert noch irgendwie. Die Frage ist noch, wie lange und wie gut. Naja, für Punk-Konzerte reicht es noch. Ja, und was ist da jetzt direkt kaputt? Das Mischpult oder die Boxen? Irgendein Verstärker oder eine Frequenzweiche. Ich habe von Tontechnik wenig bis gar keine Ahnung. Deswegen kann ich das gar nicht so genau sagen. Ja, also muss man noch erklären, die Ballonfabrik, um was handelt es sich da eigentlich? Ich war ja letztes Jahr bei dir, ne? Da hast du Geburtstag gefeiert. Zusammen mit Club Déjà-vu und Supernichts. Mhm. Und die Gegengaggers und Herrengedeck Royal waren auch da. Also die Ballonfabrik ist ein kleiner, selbstverwalteter Laden in Augsburg und wir machen wirklich alles selbst. Wir haben keine staatliche Förderung, dementsprechend fehlt es häufiger mal an den finanziellen Mitteln. Wie, ihr habt keine städtische Förderung? Nö, nix. Wir zahlen jeden Monat Miete und die macht uns schon fast kaputt. Und das, ihr kriegt, normalerweise gibt es immer so Töpfe. Und ich meine, Augsburg, ich habe mir dieses Kaff ja mal angeguckt, da damals, als ich dort war vor einem knappen Jahr. Das ist ja schon ziemlich reich, ne? Und für Jugend, Kultur und sowas gibt es so immer irgendwas, irgendwie so einen Topf, wo man da so angraben kann. Nee, bei uns irgendwie nicht. Ich bin ja auch eine Zugereiste und der ganze Laden läuft ja, also als ich hierher gezogen bin, lief der ganze Laden schon seit 4 Jahren. Ich habe mich da quasi ins gemachte Nest gesetzt. Ja. Aber wenn es da die Möglichkeit gäbe, irgendwo Kohle von der Stadt zu kriegen, denke ich, dass die anderen die gefunden hätten. Und das heißt immer, geht nicht. Aha. Das ist traurig, weil ich kenne es halt so, dass irgendwie, irgendwo gibt es immer irgendwie was, irgendwie so kulturförderungsmäßig. Ja, so ganz bisschen. Ab und zu kriegen wir mal so Knochen hingeworfen, aber das reicht bei weitem nicht zum Überleben. Und deshalb eben jetzt diese Crowdfunding-Aktion. Das Optimale wäre, wenn wir da 10.000 Euro zusammenkriegen würden. Jetzt haben wir schon fast 3,5. Das ist schon mal ein ganz großer Schritt in die richtige Richtung. Und macht das über Crowdfunding. Und da habt ihr ja bestimmte Zeit, ne? Genau. Bis die Kohle zusammenkommt. Und dann, was passiert dann? Es gibt so eine Crowdfunding-Schwelle, die ist bei 5.000 Euro. Und wenn wir 5.000 Euro zusammenkriegen, dann kriegen wir das Geld. Und sonst kriegen die Leute, die was gespendet haben, das zurück. Mhm. Und wenn wir mehr kriegen, dann kriegen wir mehr. Aber so wie ich das verstanden habe, ist das auch zweckgebunden. Das heißt, wir müssen davon dann eine neue Anlage kaufen. Also wir können dann nicht in Urlaub fahren oder so. Ja, und also ich habe mal den Laden hier damals angeguckt und es sieht eigentlich ziemlich cool aus. Es ist eigentlich gar nicht so klein, wie du behauptet hast. Also hier in Köln sind die Läden wesentlich kleiner, in dem die gleichen Bands spielen. Das ist eigentlich schon ein cooler Laden. Auch ziemlich schnell vom Bahnhof erreichbar eigentlich, ne? Oh, das weiß ich nicht, ob ich das unterschreiben würde. Nee. Wie bist du denn vom Bahnhof da hingekommen? Wir sind mit dem Auto gefahren. Ich habe es nur auf der Karte so gesehen, ne? Dass es irgendwie da irgendwie geht. Naja, auf jeden Fall, was macht ihr da so? Konzerte hauptsächlich, oder? Hauptsächlich Konzerte, aber wenn mal was ansteht, auch eine Lesung oder Ausstellung, irgendwas, alles, was man irgendwie mit alternativer Kultur in Zusammenhang bringen kann. Zum Beispiel hier der Egon Forever-Typ war da und hier Franz und Ferdinand oder wie die beiden heißen mit dem Buch. Also die üblichen Verdächtigen. Ja, genau. Ja. Was man so macht. Ja. Und und das funktioniert nicht, dass sich das irgendwie über Konzerte finanziert, dass ihr da irgendwie dann was abzwacken könnt oder dass ihr Soli-Konzerte macht für die Anlage, wie es ja auch so üblich ist. Soli-Konzerte kommen jetzt, aber so das normale Monatsgeschäft ist eigentlich mehr oder weniger von der Hand in den Mund. Mhm. Wir sind ja hier in Bayern, hier läuft alles sehr korrekt, das heißt, wir bezahlen auch unsere GEMA tatsächlich und das frisst alles unendlich viel Geld und ich glaube, dass viele Läden, die Konzerte in diesem Umfang veranstalten, da irgendwelche Schlupflöcher finden oder so. Oder eben mehr Förderung kriegen, weniger Miete zahlen, irgendwas. Aber bei uns ist immer knapp. Ja, also eigentlich, was ihr braucht, ist eigentlich so ein alternativer Vermögensberater oder sowas, der sich da so anwaltmäßig dahinter klemmt und da mal schaut, wo da irgendwas abzugreifen ist. Weil ich kann mir das kaum vorstellen. Kennst du jemanden? Ich kenne sowas nicht. Also ich habe ja früher im Jutz Mannheim war ich ja aktiv gewesen und das ist ja auch einer der ältesten selbstverwalteten Jugendzentren. Und das ist halt SPD regiert, ne? Die Stadt. Naja, egal. Auf jeden Fall man kann von Grünen halten, was man will, aber die haben uns doch irgendwie immer unterstützt, ne? Die Stadtabgeordneten von Grünen und haben uns da irgendwie geholfen. Also wenn man da so ein bisschen da irgendwo sich da ein bisschen reinschleimt, ich denke mal, da gibt es schon irgendwas. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass das in Augsburg so einfach ist, sonst hätten wir das bestimmt geschafft. Ja. Wir sind so ein Verein mit irgendwie 25 aktiven Mitgliedern. Ja. Und wir gucken immer, wo irgendwas geht. Aber bisher ging nicht so viel. Weil ihr bietet ja Kultur an, ne? Ja, genau. Ja. Aber und ihr bereichert ja dadurch die Stadt mit kulturellem Angebot. Also ist die Stadt auch verpflichtet, sowas zu unterstützen. Weil sie muss ja auch ein kulturelles Angebot schaffen. Naja. Ist halt Bayern, ja, ne? Da musst du mal einen interviewen, der das mit aufgebaut hat. Da kann ich jetzt auch gar nicht so viel Spannendes zu erzählen. Naja, aber im Chat hat gerade einer gesagt, ich soll die Elektropartys nicht vergessen. Ah ja. Und das ist tatsächlich ganz interessant, denn bevor ich nach Augsburg gekommen bin, war mir das nicht so klar, dass es Leute gibt, die auf assige Punk-Konzerte gehen und auf Drum-and-Bass-Partys. Also in Münster, wo ich vorher gelebt habe, waren diese zwei Szenen komplett getrennt, aber hier ist es anders. Ja, nimmt man halt, was geht, ne? Wahrscheinlich, ja, wenn du da in Augsburg wohnst. Kann der Grund sein. Viel los ist ja dann sonst nicht, oder? Ja, weiß ich nicht. Ich habe es immer noch geschafft, noch nie auf eine Elektroparty in Augsburg zu gehen. Sind ja anscheinend in der Ballonfabrik, so wie der eine geschrieben hat. Oder wie. Sind ja wahrscheinlich auch bei euch dann, oder? Ja, ja, genau. Ja, jetzt letztes Wochenende war erst wieder eine. Ja, und da kommt ja eigentlich immer ziemlich viel Kohle rüber. Oder? Ja, nee, also die Elektropartys machen wir zum Beispiel nicht selber. Ja, ach so. Das machen dann Fremdveranstalter. Ja, das seid ihr aber selber schuld, ne? Da hat sich nämlich das AZ Heidelberg zu seiner Zeit nämlich damit gesund gestoßen, ne? Mit Elektropartys. Aha. Ja. Vielleicht sollten wir das machen. Mhm. Ja, ich will jetzt eigentlich gar nicht die ganze Zeit über unsere finanzielle Misere rumjammern, aber andererseits will ich auch sagen, gebt uns all euer Geld. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt unter einen Hut bringen soll. Wollen wir mal ein Lied spielen? Nee, wir reden jetzt ja gerade mal kurz, obwohl, wir spielen noch ein Lied, ja. Da hast du nämlich die Sick Notes, hast du mir gerade noch geschickt, ne? Ja, die waren jetzt am Samstag bei uns. Ja. Deswegen klingt meine Stimme so scheiße. Eigentlich kann ich etwas besser reden. Ja, dann muss man dazu sagen, dass ihr auch den Bands, die auf Tour sind, auch eine Möglichkeit bietet, in Augsburg zu spielen. Was ja so luftlinienmäßig zwischen München und Stuttgart ist irgendwie, ne? Ja, es ist deutlich näher nach München als nach Stuttgart. Also zwischen München und Ulm wäre eigentlich passender. Ja, aber Ulm kennt ja niemand. Deshalb habe ich hier unten schon. Ja. The Sick Notes aus England, glaube ich, ne? Genau, aus Nordengland an der Küste. Okay. Das war die Band The Sick Notes aus Nordengland. Und gerade eben habt ihr vielleicht auch diese kurzen Ausfälle gehört in dem Lied. Das liegt daran, weil bei mir ist es genauso beschissen wie in der Ballonfabrik in Augsburg. Nämlich bei mir geht die Technik auch im Bach runter. Ne? Die ganze Kabellage gehört eigentlich komplett ausgetauscht. Ich habe da so hinten so ein komischer Wackler dran irgendwie. Und das sind alles, eigentlich müsste ich die ganzen Kabel... Schwachsinn, den ich über die Jahre hin zusammengeknüppelt habe, müsste ich alles mal rausreißen und alles neu kaufen. Da brauche ich mich nicht mehr rumärgern, sondern dann weiß ich, ist alles wieder gut. Und genauso sieht es auch bei euch aus. Ja, das trifft es wirklich exakt den Nagel auf den Kopf. Ja, genau. Und dafür sammelt ihr 10.000 Euro und 3,5 habt ihr schon zusammen. Ich denke mal, nach Ende der Sendung müssten das doch mindestens 3 Euro mehr sein. Also, das wäre nicht schlecht. Geht auf die Seite, wo ist der Link? Startnext.com. Slash, im Chat habe ich es gerade geschrieben. Ja, startnext.com/Ballonfabrik. Kann man sich ganz einfach merken. Und dann spendet er mal so 5 Euro. Das tut euch nicht weh. Und die Ballonfabrik freut sich und kann auch weiterhin sehr gute Konzerte organisieren. Das ist das Ziel. Ja. Zu dem Lied eben möchte ich noch die Öffentlichkeit wissen lassen, dass ich eigentlich ein anderes Lied von einer englischen Band ausgewählt hatte, aber das von Rüdi zensiert wurde, weil es zu metalig war. Ja, ich habe doch eine Metal-Allergie. Ja, aber das war... Also, nee, das hat nichts, weißt du, also es gibt ja Leute, die mögen sowas nicht. Bei mir ist es einfach nur eine Allergie. Ich habe was gegen Metal-Gitarren und wenn das Schlagzeug so mit Double Bass und so und ne? Das liegt wie ich aufgewachsen bin. Ne? Wie heißt das? Es gibt auch so ein Fremdwort für. Sozialisierung. Genau, ja. Und ich war halt ich war 2 Jahre in einem Kinderheim. Und da war ich zwangsweise mit 2 Typen im Zimmer, die waren totale Metal-Fans. Ich war dann gezwungen, sie waren gezwungen, Punkrock zu hören und ich war gezwungen, Heavy Metal zu hören. Und danach hatte ich keinen Bock mehr. Und ich kannte damals zu der Zeit kannte ich alle Metal-Bands, die aktuell waren. Ja. Also früher, so bevor das Internet Einzug in mein Leben erhielt, habe ich mich auf alles gestürzt, was eine verzerrte Gitarre enthielt und dementsprechend da auch viel Metal gehört. Und ja, mittlerweile stört mich das auch nicht, wenn da mal so ein ultra kompliziertes Solo in dem Lied auftaucht. Solange das dann kein prolliger Power Metal über Drachen ist, kann ich mir das gut anhören. Ja, dann kommen wir doch mal zu einer Band, die bei euch auch ein und ausgeht, ne? Eine Club Déjà-vu. Ja, ein und aus, weiß ich nicht. Die haben letztes Jahr gespielt und sie werden dieses Jahr im Oktober wieder spielen. Was davor war... Weil der Roland von Oystern, der wohnt doch da bei dir um die Ecke. Ja, genau, der wohnt in Augsburg. Aber so oft spielen die nicht. Die haben auch keinen festen Schlagzeuger im Moment. Das macht es ein bisschen schwieriger. Ach, immer noch nicht, weil das war ja von einem knappen Jahr schon so gewesen, ne? Da hat ja der Achim Supernichts hat er für die getrommelt. Deswegen spielen die jetzt wieder mit Knochenfabrik, weil dann ja auch der Achim wieder da ist. Ah ja, das ist ja natürlich clever. Und das Konzert veranstaltest du auch wieder, oder wie? Ja, genau, das läuft. Also das veranstalten wir als Verein, aber ich bin da federführend im Sinne von, ich habe die Bands angeschrieben und gehandelt und gebucht und so. Knallhart. Und, glaubst du, bis dahin spielen sie über die neue PA? Das denke ich schon, ja. Ja? Also der Crowdfunding-Zeitraum läuft jetzt, glaube ich, noch 3 oder 4 Wochen. Und da wird das restliche Geld schon irgendwie zusammenkommen. Bin ich ganz stark von überzeugt. Ja. Ja, dann hören wir doch einfach mal rein mit dem Fahrrad ins Bordell. Von der nicht mehr nagelneuen Platte Mundphasenfriseur von Club Déjà-vu. Oh, Es war Club Déjà-vu und der Roland von Oystern und der Ferdinand Führer, die haben ja auch das wahnsinnig tolle Buch geschrieben, das ich noch nicht gelesen habe. Hast du es schon gelesen? Nee. Ich habe auch die Lesung in Augsburg tatsächlich verpasst, weil ich irgendwie unterwegs war. Oder war die überhaupt schon? Und ich weiß es, ich werde sie auf jeden Fall verpassen, falls sie noch nicht war. Ärgert mich auch ein bisschen, weil ich ziemlich lustig finde, was die beiden so von sich geben. Als ich nach Augsburg gezogen bin, war ich abends auf einer Lesung vom Homestory-Magazin und bin vom Stuhl gefallen vor Lachen. Also das ist wirklich großartig. Ja, die Lesereihe ist ja schon eine Weile vorbei, ne? Es war vor 2 Jahren oder so, oder 3. 2014, genau. 2014, ja. Ja. Im Chat hat jetzt einer gesagt, dass Notstand aus Augsburg auch vor Knochenfabrik spielen. Und außerdem spielt Todeskommando Atomsturm. Und das besitzt tatsächlich eine Relevanz, denn Todeskommando Atomsturm habe ich durchs Pogo-Radio kennengelernt. Ach so, ehrlich? Ja. Dabei kommt der Name, den vergisst man ja nicht so schnell. Ja, dabei kommen die aus München. Ja, aber da habe ich noch in Münster gewohnt und ab und zu Pogo-Radio gehört. Aha. Und wie ich aufs Pogo-Radio gekommen bin, das ist auch eine interessante Geschichte. Denn du kennst ja sicher die Präsidentenband. Ja. Und ich wollte von denen irgendwie Musik hören und habe nichts gefunden. Und da bin ich dann auf Pogo-Radio auf ein Interview mit dir und denen gestoßen. Na, siehste? Ja, kannst du mal sehen. Ja. Die sind, von denen habe ich aber auch schon lange nichts mehr gehört, aus Landau, ne? Die Präsidenten. Ja. Ich weiß nicht, ob sie noch aktiv sind. Ich würde sie unglaublich gerne mal live sehen, obwohl das so eine Altherren-Band ist. Aber ja, die reizt mich sehr. Die ist schwer Altherren-Band inzwischen. Ich glaube nicht. Und passend dazu ziehe ich mir auch gerade Karlskrone rein. Ja, Radler. Radler, das liegt daran, das ist schön, dass ich das jetzt auch noch im Radio erzählen kann. Unser Standardgetränk, ich weiß nicht, ob wir das damals schon derart aggressiv promotet haben, als du in der Ballonfabrik warst. Wir trinken hierzulande sehr viel Brodersen und das ist ein Longdrink aus Bier, Zitronenlimonade und Gin oder der Einfachheit halber einfach ein Radler mit einem Schuss Gin. Ja. Und deswegen habe ich noch Radler zu Hause gehabt und ich dachte, ich muss irgendwas trinken, um meine Punkrock-Credibility so ein bisschen hochzuhalten. Und da kommt noch Gin rein. Warum kommt da noch Gin genau rein? Wie schmeckt denn das dann? Mal überlegen. Lecker schmeckt es. Ja, ich denke mal, gut gekühlt schmeckt alles gut. Ja. Das meiste, ja. Ja. Ja, helf mir doch ein bisschen weiter. Du weißt doch, ich bereite mich ja nie vor. Ich habe mich vorbereitet. Ja. Und zwar vor, das ist auch schon 1-2 Monate her, da war ich mal eine ganze Woche krank geschrieben. Und da habe ich den ganzen Tag Pogo-Radio gehört. Da muss man sich ja krank schreiben. Eigentlich. Wie bitte? Da muss man sich ja krank schreiben. Ja. Ne, es gibt eigentlich nur 2 Tätigkeiten, wo ich die Muße habe, mir Podcasts oder so Sendungen anzuhören. Und das ist beim Computerspielen und beim Autofahren. Mhm. Und weil ich natürlich, als ich krankgeschrieben war, nicht die ganze Zeit dumm im Auto durch die Gegend gefahren bin, habe ich von meiner Xbox gesessen und ziemlich viele Folgen Pogo-Radio nachgeholt. Das hörst du mit der Xbox dann? Nein, das habe ich vom Rechner gehört. Ja, kann ja sein, ne? Dass du da irgendwie, kann ja ins Internet gehen und dann klickst du dann die Seiten an. Das ging hier tatsächlich auch. Ja. Aber das ist viel zu kompliziert. Ja, vor den Zeiten, bevor jeder irgendwie groß Internet hatte oder nur dann irgendwie so ein Modem oder sowas, und ich hatte zu der Zeit ja auch nur ein Modem, da hatte ich dann einen ziemlichen lebendigen Handel mit DVDs. Die waren dann vollgepackt mit MP3s von der Sendung. Da waren dann so ungefähr 200 Pogo-Radio-Sendungen auf einer DVD drauf. Ach was. Und die habe ich dann, in der Woche habe ich da mindestens 1-2 verkauft. Na. Krass, nicht also schlecht. Die haben sich dann, die haben dann irgendwie so einen DVD-Player gehabt, wo auch MP3s abspielen konnte. Und da haben die sich dann irgendwie da altarmäßig dann im Wohnzimmer sich davor gesessen und haben dann die Sendungen angehört. Ja, so ungefähr mache ich das auch, nur dass ich eben nebenbei Computer spiele. Was spielt man da nebenbei Computer eigentlich? Weil die Computer, die haben doch auch Ton und da muss man irgendwie... Ach so, ja, es gibt Spiele, da muss man jetzt nicht so sehr auf den Ton achten. Ja, was spielst du gerade so? Was ist dein Lieblingsspiel? In dieser Phase, als ich krank war und die ganze Zeit Podcast gehört habe, habe ich Assassin's Creed gespielt. Mhm. Bin da irgendwo im Mittelalter durch irgendwelche Städte gerannt und an Kirchtürmen hochgeklettert. Und das funktioniert dann ab einem gewissen Punkt ganz gut, ohne dass man die Soundeffekte braucht. Aha. Und da habe ich so ziemlich viele Sendungen gehört aus der Zeit um dieses Supernichts-Konzert in Augsburg herum. Und das wurde sehr viel erwähnt, das hat mir gefallen. Also Achim war da und Ferdinand Führer war ja auch nochmal in der Sendung und alle haben irgendwas darüber zu erzählen gehabt. Und Achim fand die Gang Gagas so scheiße. Ja, die sind auch, ich fand die so witzig wie ein Karneval. Ne? Also ja, nämlich gar nicht. Muss man drauf stehen vielleicht. Nee, ich weiß nicht. Also ich bin ja echt für jeden Scheiß zu haben, ne? Wie du ja weißt, weil du hörst ja viele Sendungen. Ja. Aber mit denen konnte ich mich überhaupt nicht anfreunden, weil die, was mir da gefehlt hat, die haben halt irgendwie, die sind immer mit so angezogener Handbremse auf der Bühne gestanden. Ja, die waren einfach schon total besoffen. Ja, das ist keine Entschuldigung. Also das ist ja auch keine Entschuldigung. Ich meine, da dürfte ich ja keine Sendung mehr machen, weißt du? Also total besoffen, man muss auch total besoffen, schau dann Achim an. Der hat auch total besoffen Club Déjà-vu weggetrommelt. Das geht alles. Ja, also jetzt, wo du sagst, letztes Wochenende die eine Band, die gespielt hat, die waren aus Slowenien, Mental Strike hießen die. Und der Sänger von denen, der war auch wirklich voll bis zum Rand und hat dann nur noch so unmotiviert ins Mikrofon gelallt. Und das war wirklich, das ging mir auch ein bisschen auf den Geist, muss ich sagen. Mhm. Aber bei den Gang Gagas, das ist halt so, da erwartet man das, dass das so ist. Und ja. Die spalten hier auch die Gemüter. Die haben ja, kommen die aus Augsburg? Nee, die kommen aus Dinkelscherben, einem Dorf hier in der Nähe. Ah ja, also aus der Umgebung halt. Ja, genau. Ja. Aber habe mir aus genau dem Grund, weil die eben so polarisieren, auch ein Lied von denen gewünscht. Wollen wir das spielen? Ja, auf deine Verantwortung hin, ne? Ich meine, ich habe hier nichts zu verlieren. Wenn gleich alle den Chat verlassen, dann darfst du es ausblenden. Ja, nee, das ist ja, die haben wahrscheinlich schon alle den Chat verlassen. Das ist egal. Ne? Es geht ja um dich, ne? Du bist ja, du stehst ja hier. Du hast ja gesagt, du findest es gut. Ne? Ich finde es super. Ich meine, von der Reihenfolge der Lieder passt es ja jetzt ganz gut, weil das auch wieder Thema Fahrrad, ne? Aber das will ich jetzt einfach mal vorspielen. Also du hast mir das jetzt geschickt, ne? Und jetzt will ich das einfach mal vorspielen, um die Hörerinnen und Hörer das zu erklären, was ich mit meinen, die sind so lustig wie ein Kölner Karnevalszug. Und das ist ja auch, ja, gegen Gagas ist, glaube ich, irgendwie was mit Karneval, oder? Der Name. Das weiß ich ehrlich gesagt selber nicht. Das lasse ich mir morgen mal erklären, aber was das bedeutet, weiß ich wirklich nicht. Ja, wahrscheinlich nicht, weil du da irgendwie seit 200 Generationen in Augsburg lebst irgendwie. Aber ja, das, glaube ich, ist möglich. Gegen Gagas, das ist irgendwie so ein Karnevals... Nee, bei euch heißt es ja Fasching oder so, ne? Naja, egal. Mhm. Wir spielen jetzt mal das Lied. Das dauert nur 2 Minuten. Könnt ihr so lange aufs Klo gehen oder keine Ahnung was. Danach geht's wieder ganz normal weiter hier im Bogo-Radio. Suleiman läuft am Reisebüro Richter und bei Juwelier Fikes vorbei und schreitet seinen Weg weiter in Richtung Norden des Ortes. Kurz bleibt er fassungslos stehen. Da hat sich doch tatsächlich mitten auf dem Gehweg ein Bierdimpfel dazu entschlossen zu schlafen. Und zwar auf seinem eigenen Fahrrad. Ich kenne einen tollen Mann, der ist dick komisch anzuschauen. Kurzes Haar, doch schon sehr grau. Wir lätschen da wirklich nicht schlau. Er hat ein Fahrrad, wunderbar, mit dem er durch die Gegend fahrt. Er muss das tun, er macht das fern. Führerschein hat er nicht mehr. Ja! Der, wo auf dem Fahrrad schläft, yippie, yippie, yeah. Ja! Hockt er auf seinem Rad und Trab, dann ist der Typ zu sauschnell blass. Überkommt die Müdigkeit, doch kein Wirtshaus weit und breit. Ein kühles Weizen müsste Zeit, denkt er sich noch und schläft dann ein. So radet er und radet er, gesehen hat man ihn lang nicht mehr. Ja! Er ist der, wo auf dem Fahrrad schläft. Der, wo auf dem Fahrrad schläft. Er ist der, wo auf dem Fahrrad schläft. Yippie, yippie, yeah. Er ist der, wo auf dem Fahrrad schläft. Fahrrad schläft. Der, wo auf dem Fahrrad schläft. Er ist der, wo auf dem Fahrrad schläft. Yippie, yippie, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Er ist der, wo auf dem Fahrrad schläft. Der, wo auf dem Fahrrad schläft. Er ist der, wo auf dem Fahrrad schläft. Yippie, yippie, ja. Yippie, yippie, yeah. Das waren die Gegengagas. Großartig, oder? Naja, ich konnte mich gerade noch zusammenreißen, sonst hätte ich vielleicht gegrinst. Ich fand es aber gut, dass du zwischenzeitlich weggegangen bist. Ich finde es ein bisschen unangenehm, wie wir uns da immer so ohne Ton gegenseitig zugucken, wie wir vorm Rechner sitzen. Ja, deswegen habe ich auch normalerweise meine Webcam zugeklebt, damit... Weil ich sonst das Gefühl habe, dass das dass sich da einer beim Wichsen erwischt, oder was? Ja, ziemlich präzise das. Mhm. Jetzt ist der Punkt überschritten, wo ich meinen Eltern sagen kann, guck mal, ich war am Radio, hört euch das mal an. Mhm. Vielleicht gucken sie ja gerade live zu. Glaube ich nicht. Mhm, nee. Die haben kein Facebook. Du brauchst kein Facebook. Vielleicht hat meine Schwester zu Hause angerufen du brauchst und gesagt, kein Facebook. Macht mal schnell. Ja, aber so mein Dunstkreis hat das ja nur über Facebook mitbekommen, denke ich mal. Mhm. Ja, machen wir weiter mit der Playlist. Ja, ich habe sie gerade nicht offen. Ja, aber Dave von Incoming Lehrgut ist gerade in den Chat gekommen. Hallo Dave. Hallo Dave, der war ja auch dabei bei Super Nichts, ne? Als Aushilfsbassist. Genau. Ja. Ja, spielen wir doch mal was. Spielst du eigentlich in irgendeiner Band mit? Nee, ich bin vollkommen untalentiert, was Musik angeht. Ja, das ist aber ja kein Argument. Aber ab und zu lasse ich mich dazu hin... Ja. Ja, das ist richtig. Ab und zu lasse ich mich dazu hinreißen, auf der Bühne ein Lied mit irgendeiner Band, die gerade zu Gast ist, zu singen. Mhm. Und das ist eben auch am Samstag passiert und da habe ich mich etwas überanstrengt und meine Stimme so ein bisschen lediert. Und das war mit den Sick Notes, die haben wir ja schon gehört. Ja. Ich würde jetzt mal was vorschlagen, und zwar, das Thema ist nicht nur die Ballonfabrik in Augsburg, sondern dass du vielleicht mal so die Bands aus Augsburg vorstellst. Und ja. Da hast du das Herrengedeck Royal mitgebracht. Genau. Herrengedeck Royal ist auch eine Punkband, die das alles nicht ganz so ernst meint. Und die bei uns auch schon ein paar Mal gespielt haben und das wahrscheinlich auch bald wieder machen werden, wie das so ist mit lokalen Bands, die wird man ja nicht los. Ja. Das ist aber eine Band, wo mich das jetzt nicht so stört. Könnt ihr nicht mal eine Band einladen, die eine komplette PA mitbringt? Und die dann totschlagen und die PA behalten? Genau, und die dann bei euch im Garten vergraben. Ja, das ist keine schlechte Idee, aber die einzige Band, die ich kenne, wo jemand eine PA besitzt, sind die Gegengagas. Nee, die haben eine PA? Ja, doch. Ich glaube nicht deswegen, sondern weil die parallel noch so eine Coverband betreiben. Ach so, da weh der Hase. Ja, dann macht das doch einfach mal ein Konzert mit denen und habe ich schon. Und dann und dann sollen die Anlage einfach, die PA einfach da lassen. Könnt ihr sogar noch eine Miete verlangen dafür, dass sie da unterstellen dürfen. Ja, aber also prinzipiell eine gute Idee, aber kannst du das hinterher rausschneiden? Denn wir wollen ja, dass die Leute für die PA spenden und nicht hier Mordaufrufe. Ja, wir können ja für die Leute zum Beispiel, wie den Dave, der jetzt gerade neu in dem Chat ist, können wir noch was sagen, um was es geht. Nämlich die Ballonfabrik in Augsburg, die sammelt Geld für eine PA. Also nicht für hungernde Kinder oder flüchtende Menschen oder sowas, sondern für eine stinknormale PA, die man sich für 9.999 Euro bei Thomann klicken kann. Die dann innerhalb von drei Tagen angeliefert wird. Die man dann auch wieder zurückschicken kann. Ey, macht's doch so. Und du musst doch den Link nochmal sagen. Macht's doch so. Bestellt einfach was bei so einem Online-Händler und da habt ihr Rückgaberecht. Und dann bestellt es dann immer, wenn dann irgendwie ein Konzert ist. Und danach packt er den Scheiß wieder ein. Müsst ihr halt die Kartons aufbewahren. Und ja, ich meine, ist doch mal ein Modell, oder? Ja, ich glaube, du selbst bist genau dieser Punkrock-Vermögensberater, den du mir vorhin andrehen wolltest. Also, falls du noch ein zweites Standbein brauchst, falls es nichts wird mit der Radiokarriere, dann mach doch das. Ja, ich könnte es eigentlich für mich selbst machen, ne? mit meiner ganzen Kabellage und mit meinem Mischpult. Ja. Das geht ja auch auseinander. Da gehen ja auch nur noch 2 Kanäle oder 3 von den 8. Ja, unser Mischpult hat, glaube ich, 20 oder 24 Kanäle, aber es gehen auch nicht mehr alle. Ja. Braucht man auch nicht. Man braucht keine 20 Stück stehen und nur 4 Leute auf der Bühne. Ja, aber ja. Die haben ja Instrumente und Mikrofone und mehr als eine Trommel. Ach, dann nimmt man so ein Y-Kabel und steckt 2 zusammen und dann geht das irgendwie. Ey, wir haben, es gibt Bands, die machen mit 4 Spur machen die Aufnahmen und die sind hervorragend. Zum Beispiel ER80, die ersten Platten sind alle per 4 Spur aufgenommen worden im Ping-Pong-Verfahren. Das ist jetzt alles. So eine Art von Musik, wo ich so reagiere wie du auf Metal. Also da brauchst du mir echt nicht mitkommen. Nee. Nee, war ja jetzt nur ein Beispiel. Ja, ja, okay. Also nichts gegen eine Band, die schlecht abgemischt ist. Ja. Aber das hat mich auch, dass du diese eine Band abgelehnt hast, das hat mich auch ein bisschen an meine Freundin erinnert, denn die hatte auch sehr starke Meinungen. Die geht allerdings so weit, bei mancher Musik zu sagen, das wäre gar keine Musik. Und das Paradebeispiel dafür ist immer Alarmstufe Gerd. Das sei ja nur Krach. Und das ist doch kein Krach. Kennst, ja, bin ich. Ja, natürlich, klar. Großartige Band. Ja, großartige Band. Nee, bei mir ist es ja nicht, dass ich sage, das ist keine Musik, sondern ich habe einfach nur eine Allergie. Ja, ich habe ja gesagt, bei ihr ist das noch eine Stufe härter. Ja. Aber ich bin umgeben von sehr intoleranten Menschen. Wie du so, jetzt muss man auch sein. Ja. Nee, sonst könnte man ja alles gut finden, ne? Dann könnte ich kommen und irgendwie Coldplay vorschlagen und dann spiele ich Coldplay, weil es halt viele Leute gut finden. Ich bin ja ein toleranter Mensch oder was. Nee, so geht's nicht. Ja, okay. Nochmal zu Herrengedeck Royal. Also wenn ich den Namen einfach mal so höre, ich bin ja auch mit Schubladen und Vorurteilen belastet, dann denke ich erstmal an so eine, Skinband. Der Schlagzeuger von denen ist tatsächlich Skinhead und die anderen beiden sind so studierte Pseudopunks. Mhm. Das ist also eine sehr eigentümliche Zusammenstellung. Ja. Und dementsprechend gibt es Lieder, die so ein bisschen rumpeliger sind, wo es dann auch um Pimmel geht und es gibt welche, wo es um Saufen geht und ich weiß nicht, ob die auch mal ich glaube, so einen halben ernsthaften Text haben die auch mal zustande gemacht. Ach so, die studieren dann irgendwie was hochgeistig-wissenschaftliches irgendwie den ganzen Tag und dann abends, wenn sie sich treffen, dann lassen sie dann so den Prollfaktor raushängen, so als Ausgleich. Dann brauchen die ein Ventil. Ja, genau. Ja, überrollt vom Bierlaster heißt das Lied von Herrengedeck Royal. Ich habe mal kurz vorher reingehört, was mich natürlich auch immer stört, ist dieses Oh-Gesang, ne? Aber naja, du hast ausgesucht, du bist schuld, ich nicht. Ich habe damit nichts zu tun. Sehr gut. Kein Limolaster sein. Das war ein Herrengedeck Royal, überrollt vom Bierlaster. Ja, also auch wenn dir das mit dem Wow nicht so gefallen hat, jetzt stell dir mal eine größere Menge besoffener Punks vor, was da für eine Stimmung herrscht, wenn sie denn alle mitbrüllen können. Ekelhaft. Super. Ekelhaft. Aber mir ist gerade noch was eingefallen, was ich vielleicht nochmal erklären sollte. Ja. Es ist nicht nur, gebt uns all euer Geld, sondern wenn man auf diese Startnext-Seite geht, / Ballonfabrik natürlich nicht vergessen, man kriegt auch eine Belohnung, wenn man Geld spendet. Da gibt es so ein bisschen Kleinkram. Mhm. Ab 10 Euro zum Beispiel wird man namentlich verewigt. Auf dem Klo mit Edding oder was? Oder? Ich denke, was Permanenteres, aber so an der Wand in der Ballonfabrik kommt dann der Name oder ein selbstgewähltes Pseudonym hin. Mein Kumpel Nils hat gesagt, er spendet nur Geld, wenn er sich Gerd Stink nennen darf. Ich hoffe, er macht das noch. Und je mehr Geld man gibt, desto absurder wird das. Und du warst ja mal in dem Laden und du hast ja Merch verkauft. Das heißt, du hast wahrscheinlich in diesem Merch-Würfel drin gestanden. Der war hervorragend. Ja, genau. Und wenn man 200 Euro spendet, dann kann man während eines Konzerts in diesem Merch-Würfel ein Candlelight-Dinner haben. Das ist ja mal was. Ne? Ja. Da muss man erst mal drauf kommen. Ja, da ist wirklich, mitten im Raum ist es so ein prominent im Blickfeld ein großer Würfel, ja, der ist gut beleuchtet. Also so schön habe ich noch nie Merch verkauft. Ja, du hast ja vorhin auch gesagt, unser Laden wäre größer als die Läden, wo die Bands, die wir haben, sonst so spielen. Und dieser Würfel musste da rein, damit der Laden ein bisschen kleiner wird, weil wir wegen Brandschutzauflagen gar nicht so viele Leute da reinlassen dürfen. Ach du das Scheiße. Das ist also eine taktische Maßnahme. Ja, und weil wahrscheinlich nicht so viele Parkflächen zur Verfügung stehen und so weiter, ne? Ich weiß nicht, was da jetzt genau der Flaschenhals war. Ach du Scheiße. Muss man dazu sagen, er wohnt ja, also Augsburg ist ja Bayern und Bayern ist ja sowieso fast schon halb Ungarn. Oder merkst du das so im Alltag? Du kommst ja eigentlich gebürtig, du kommst ja eigentlich halb so von der politischen Lage her. Ja, das merkt man schon. Na, also ich meine, du kommst ja aus Münster, Nordrhein-Westfalen, was ja ein bisschen, die Stadt ist ja schon ein bisschen befremdlich. Oder kam mir was das nur so Münster vor? Münster oder Augsburg? Augsburg. Würde ich so unterschreiben. Also erst muss ich richtig stellen, ich komme nicht aus Münster, ich habe da studiert, ich habe da 8 Jahre gewohnt. Aber ich komme eigentlich aus einer kleinen Stadt in Niedersachsen und bin dann nach Münster gezogen und von da aus nach Augsburg und es wurden immer mehr Feiertage aufs Jahr verteilt. Das ist angenehm, aber ja, die CSU und so, das ist alles nicht so toll. Und man trifft auch schon so ein paar mehr erzkonservative Leute. Aber wenn man so wie ich eigentlich fast immer in der Uni oder in einem alternativen Kulturzentrum rumhängt, dann hält sich das in Grenzen. Ja, und das gilt es zu unterstützen. Genau. Und deshalb spendet alle fleißig. Sieht man da eigentlich, wer gespendet hat? So irgendwie ist das so eine Liste? Weil ich mache jetzt hier Werbung und der Initiator sieht das. Ach so, das sieht das. Die Leute, also teilweise läuft das ja auch einfach, dass man das Geld von Hand überweist, wenn man jetzt keine Lust auf Lastschriftverfahren oder sowas hat. Ja. Und dann kann man eben auch die Namen sehen. Mhm. Aber man kann auch zu uns in den Laden kommen und ganz anonym jedem mit Geld zuschmeißen, da beschwert sich niemand. Okay. Ja, 10.000 Euro, das ist schon eine Summe, ne? Die müsst ihr erstmal zusammenkriegen. Ja, also die höchste Belohnung, die man kriegen kann, ist, wenn man 1.000 Euro spendet, dann darf man sich ein Konzert seiner Wahl aussuchen, wenn das irgendwie machbar ist. Das hat aber noch keiner gemacht. Also Dave, das wäre die Möglichkeit, dass Incoming Lehrgut mal in Augsburg spielen können. Aber der kann auch gut sein, wenn jetzt zum Beispiel Incoming Lehrgut dann das Ganze professionell aufzieht, dass die dann mehr Einnahmen haben, ne? Also dass die die Kohle dann wieder draußen haben. Weil Bierverkauf oder sowas verdient ihr ja so ziemlich wenig, weil das ist ja sehr günstig bei euch, ne? So soll es ja auch sein. Ja. Was kosten da die halbe Liter Flasche? Das teure Bier 2,50 und das günstige 2 Euro. Naja, es geht ja. Ja, das ist ja nicht so billig. Nee, in den kleinen Läden in NRW ist es meistens günstiger. Ja, die werden halt auch von der Stadt gepudert, meistens. Ja, also der einzige Laden, wo ich mal so ein bisschen Einblick hinter die Kulissen hatte, ist in Münster, die Baracke. Mhm. Und da gehört der Laden der Uni und die zahlen keine Miete. Das war mein letzter Wissensstand. Ich bin ja jetzt in der Öffentlichkeit, jetzt habe ich Angst, dass ich was Falsches sage und mich jemand vor Gericht zerrt. Aber wenn man da was veranstalten will, muss man 50 Euro Kaution für die PA hinterlegen und dann das war's. Mehr Kosten kommen dann nicht auf einen zu. Ah, der Dave schreibt gerade, ich komme mit Supernichts wieder, dann platzt die Hütte und ihr seid reich. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, ne? Dass er da halt mal richtig ordentlich Konzerte macht und dann geht's. Da haben wir ja schon. Supernichts waren ja da. Ja, aber das war voll, ja, das war ja deine Geburtstagsparty. Hallo, das war deine Geburtstagsparty. Achso, die meisten ganzen Leute waren nur wegen mir da. Da waren ja, was ich, mindestens 100 Leute Gästeliste, oder? Wahrscheinlich, ja. Mhm. Ich mach dieses Jahr wieder ein Geburtstagskonzert am 9.7., ein paar Tage nach meinem Geburtstag. Mhm. Letztes Jahr war es tatsächlich genau an meinem Geburtstag. Und dieses Mal habe ich so ein paar kleinere, aber befreundete Bands eingeladen. Dann wird das hoffentlich nicht so stressig. Bei Supernichts hatte ich so ein bisschen Angst, dass nicht genug Leute kommen und wir uns da finanziell noch mehr in eine Scheiße reiten. Aber das sollte dieses Jahr eigentlich nicht gehen. Das ist auch sowieso ein guter Plan. Immer kleine Bands nehmen und dann bleibt man nicht auf seinen Kosten sitzen. Und die bringen am besten noch die PA mit und dann läuft der Laden. Ja, und dann lassen sie die hinterher da, genau. Ja, genau. Ja, spiel mal wieder was aus deiner Wunschliste. Ja, was haben wir noch über? Wir haben Money Left to Burn. Die spielen zum Beispiel an meinem Geburtstag. Das passt doch wie die Faust aufs Auge. Erzähl mal was zu der Band, sagt man nämlich gar nichts. Das gefällt dir wahrscheinlich auch nicht so gut. Das ist so Skatepunk, die sind aus Nürnberg. Warum soll mir das jetzt nicht gefallen? Ist es Metal? Nein. Also? Nee, aber das geht schon so ein bisschen in die Richtung wie die Fair Dues. Mhm. Auf jeden Fall, die habe ich ein paar Mal gesehen, auch auf so einem kleinen Festival in der Gegend von Nürnberg. Und die geben immer Vollgas. Das sind die nettesten Menschen, die ich jemals kennengelernt habe. Und die rennen weg, wenn du versuchst, denen eine Gage zu geben. Also die brauchen das gar nicht. Die perfekte spielen, weil sie Band. Bock drauf haben. Perfekte Band. Ja, ja, genau. Ja. Und die Mucke ist auch geil, also finde ich. Was ist geil? Mach die Mucke, ja. Die also, Musik, ja. Mach mal an und dann sag mir hinterher, wie es dir gefallen hat. Oh, Ja, das fand ich doch ganz gut. Und ja, okay, noch, dann habe ich dich da wohl falsch eingeschätzt. Und wenn die auch noch nett sind, dann ist doch alles fein. Na? Ja, auf jeden Fall. Wenn die nicht so hat übrigens jetzt gerade die erste Person live während der Sendung gespendet und diese Person heißt Gerd Müffelt. Gerd Müffelt, geil. Ja. Wie viel hat er denn gespendet? Das hat er mir nicht verraten. Ach so. Ja, also wenn ihr euch jetzt wundert, ne, die Leute, die jetzt beim Bermuda-Funk zu hören, die Sendung läuft ja immer mittwochs zwischen 23 und 24 Uhr. Die Sendung wird live aufgezeichnet, immer montags ab 20 Uhr, 20 bis 21 Uhr bei punkrockersradio.de. Und da kann man sie dann auch live hören, also im Stream, übers Internet. Und da gibt es auch noch einen Chat. Und da kann man sich natürlich auch dazu einklinken und wir lesen das und kommentieren das, wenn es sein muss. Ja, also. Aber der Hoshi hat noch gar nichts gesagt heute. Nee, der Hoshi war heute sehr still. Aber er hat sich auch nicht ausgelockt, ne? Aber manchmal, der Hoshi ist halt auch ein guter, ne? Wenn er, der weiß halt, wenn er, wenn es nichts gibt, dann hört er halt einfach nur zu. Er findet mich wahrscheinlich einfach nicht interessant. Doch, denke ich schon. Da. Hoshi, schreib mal, dass du ihn gerade interessant findest. Na? Aber wenn jetzt das ganze Mittwoch nochmal auf dem Bermuda-Funk läuft, dann werden wir wahrscheinlich erschlagen von den ganzen Beiträgen zum Crowdfunding, wenn die ganzen reichen Mannheimer ihre Portemonnaies öffnen. Und Mannheimerinnen. Mannheimer, ja. Und Mannheimerinnen, natürlich. Ja, ja. Könnt ihr nochmal auf, wie heißt die Adresse nochmal? Ich hab's wieder vergessen. Irgendwie. startnext.com/ballonfabrik. Genau. Okay, dann spend mal was, Hoshi. Ah, hier, der Hoshi schreibt, Gerd ist super. Genau. Und das siehst du? Okay. Da wollte ich mich wieder unter Wert verkaufen. Aber ich finde ja. Hoshi auch super. Ja, den Hoshi gibt es ja wirklich. Ne? Also ich kenne den ja nicht, aber der Ritchi war mal irgendwie im Supermarkt. Und da kam so ein Typ von hinten, irgendwie meint, ey, du bist doch der Ritchi. Und dann hat er gemeint, ja, wer bist denn du? Ja, ich bin der Hoshi. Ach echt? Ja. Ich hätte gedacht, er würde seine Identität dann auch geheim halten, aber ja, der wohnt also auch in Köln. Ja, der wohnt auch in Köln, klar. Wo genau? Keine Ahnung, ne? Das war irgendwo im Süden von Köln in einem Supermarkt gewesen. Und der Ritchie war noch so geistesgegenwärtig und hat noch ein Selfie gemacht mit dem Hoshi zusammen, hat man es geschickt. Ah, großartig. Okay. Ja, ich werd denjenigen, der 500 Euro an die Ballonfabrik spendet, werde ich das Foto veröffentlichen. Und wenn Hoshi 1000 Euro spendet, dann veröffentlichst du es nicht. Genau. Aber ja. Jetzt hat er tatsächlich die Frage gestellt. Und er darf dann auch noch ein Konzert veranstalten dort. Ja, klar, sowieso. Ja. Nee, ihr veranstaltet es, er sagt nur die Bands. Na? Ja. Weil es kann ja nicht sein, dass er dann irgendwie dann am Schluss dann noch irgendwie einen Konzertraum wischen muss oder sowas. Nee, dann könnte der, also es kann bei uns eigentlich jeder veranstalten, der Bock drauf hat, aber der muss dann tatsächlich den Konzertraum mischen und Leute für die Bar auftreiben und Kasse und so. Ja. Also wir sind da relativ offen und wer Bock hat, kann auch immer vorbeikommen und sich einbringen. Ja klar, da kommen wahrscheinlich auch noch so ein paar Techno-Heads, machen dann Elektropartys und verdienen sich eine goldene Nase. Und ihr schaut dann in die Röhre mit euren Punk-Konzerten, ne? Wo dann 20 Leute sind. Ja, also da der Laden so ein bisschen außerhalb der Innenstadt liegt, sie machen, glaube ich, auch die Elektro- und Drum-and-Bass-Veranstalter nicht das große Geld bei uns. Die sind meistens aufroh, wenn sie auf Ja, der Hoshi schreibt gerade, er würde gerne ein Selfie, würde er auch selber mal haben, ne? Aber ich schicke es nur zu, wenn er mindestens 5 Euro an die Ballonfabrik spendet. Ja, das finde ich, ist ein guter Deal. Das ist ein guter Deal, oder? Und jetzt hat er eine Frage gestellt und mit dieser Frage kann ich noch zu einem Song überleiten, wenn wir noch einen reinkriegen. Ja. Denn die Frage ist, warum ich diese Propellermütze aufhabe. Und letztes Jahr im Februar haben wir ein Konzert veranstaltet mit der Band Scheiße Minelli aus Frankfurt. Und da haben wir uns hinterher beim Aufräumen so im Restsuff überlegt, wie lustig das wäre, so eine Propellermütze zu haben. Und dann haben wir festgestellt, dass es die im Internet doch recht günstig gibt, haben uns welche bestellt. Und erledigt hat das ein gewisser Truhn. Und wenn du jetzt das Lied von Power noch spielst, da kommt er vor. Ja, mache ich doch gerne. Was, erzähl noch mehr zu der Band Power. Das, kommt jetzt, das war jetzt schön rein erzählt, aber erzähl noch was. Also, so viel Zeit muss sein. Power ist eine Band aus Kiel. Die haben im Jahr 2014 schon bei uns in Augsburg gespielt. Und das war das Konzert, wo ich am wenigsten Leute rangekriegt habe, denn da waren nur 5 zahlende Gäste. Ach du Scheiße. Was richtig scheiße ist, denn Power sind richtig geil. Aber das war eine Verkettung von unglücklichen Zufällen, weil da die lokale Vorband kurzfristig abgesagt hat. Und das war ein Donnerstag und das Wetter war super und alle Leute sind immer schwimmen gegangen. Und da waren eben nur 5 Leute da. Und diese Live-Aufnahme, die wir jetzt hören, oder? Ist doch diese Live-Aufnahme, oder? Ja. Die ist aber nicht da entstanden, oder? Nee, das ist von deren Abschiedskonzert. Die haben sich jetzt Mitte April aufgelöst und haben da in Kiel in der Alten Meierei haben die eine große Abschiedsgala gegeben, okay, und die auch live aufgenommen. Jetzt haben wir Power. Und in dem Lied geht es auch wieder um Fahrräder. Das hätten wir vorher schon spielen können. Raise your fist, Bicyclist. Genau. Hebe die Faust, Fahrradfahrer. Ich sehe gerade nicht, irgendwo da steht er. Truhn kann total toll Fahrräder reparieren. Macht er echt gut. Das wusste ich noch gar nicht. Truhn, kann ich dir mein Fahrrad mal bringen? Moment! War der? Na egal. Stefan fängt an, dann komme ich. Und wir finden den eigentlich ein bisschen kacke, den Song, aber der wurde immer sehr viel gewünscht. Jeder hat seinen Wechsel zu tragen. So sind wir zu unseren Millionen gekommen. Jetzt kommt ein Scheiß-Song. Ja, ich war, ich finde ihn gut. Lasst euch nicht erzählen. Er hat ihn geschrieben. Los! Das war die Band Power auf ihrem Abschiedskonzert. Genau. Ja. Wir haben jetzt fast die Stunde voll, oder? Ja. Musst du jetzt noch deinen Spruch sagen, dass du verantwortlich für diese Sendung bist? Genau, du hast ja aufgepasst, ne? Mehr entgeht nichts. Das war wieder Pogo Radio beim Mutterfunk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 1. Juni ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und zu Gast war der wunderbare, wunderschöne, super tolle Gerd. Gerd, wir können jederzeit mal wieder Sendung machen. Ja, sehr gerne. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und mich interessiert es, wie das ausgegangen ist dann, ne, mit der Sammelaktion. Ob ihr dann endlich eure PA zusammen habt für die Ballonfabrik. Na? Ich komme auf jeden Fall gerne wieder und sobald das gegessen ist, komme ich nochmal in eine Sendung, nur um die ganze Zeit Danke zu sagen. Ja. Okay, jetzt spielen wir noch ein Lied von ich sag mal, Super Nichts, ne? Ja. Korn Cola Light, das wurde ja damals so abgefeiert auf deinem Geburtstag. Das Lied oder das Getränk? Das Getränk auch. Und also ich habe das ja extra, ich habe extra ein paar Liter Cola Light und ein paar Flaschen Korn gekauft für das Konzert. Ja. Das ist aber nicht so gut gegangen. Das heißt, bei allen Konzerten, die danach waren, habe ich das dann selber getrunken, um es loszuwerden. Was dazu geführt hat, dass ich den ein oder anderen kapitalen Rausch hatte. Aber okay, tschüss, macht's gut. Ciao. Wegzukriegen, das Doppelkinn und den Bierrauch mit Dauerlauf und Onanier.